Offen gesagt betrachte ich es als unter der Würde eines Mannes, in eine Diskussion der Erfindungen Szymanowitschs einzutreten. Sowohl wegen ihrer eigenen Natur als auch wegen des Charakters des Erfinders. Hätten nicht damals, das heißt 1928, verschiedene Zeitungen die Informationen wiedergegeben, so hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich auch nur die geringste Aufmerksamkeit diesen widerlichen Lügen zuwende, ebenso wie ich nicht die Geduld aufbrachte, das Buch zu Ende zu lesen. Man hat beim Lesen den Eindruck, als ob man an einem Biertisch säße, wo Betrunkene fantasieren. Trotz dieser schweren persönlichen Beleidigungen, die Dr. Sliosberg am 10. August 1928 öffentlich gegen Szymanowitsch aussprach, und trotz des Vorwurfs der Lüge und Erpressung hat Szymanowitsch nicht das Geringste gegen Dr. Sliosberg unternommen. In diesem Lichte müssen daher bis zur Erbringung des Gegenbeweises die Auslassungen von Szymanowitsch beurteilt werden. Soweit die Jüdische Rundschau. Auf meine Bitte teilte mir ein französischer Freund der Weltdienstorganisation über Szymanowitsch Folgendes mit. Es ist richtig, dass Szymanowitsch Analphabet ist. Das schließt aber nicht aus, dass er ein äußerst geschickter Bursche ist. Vor allem versteht er, Spielhäuser aufzumachen und den Goyim Geld aus der Nase zu ziehen. Über die Rolle des Vaters Aaron und des Sohnes Semen beim Morde des Prinz und bei der Entführung des Generals Kutipov weiß ich nur, was die Zeitungen berichten. Die Memoiren diktierte Aaron einem russischen Journalisten in einer Bierwirtschaft. Körperlich macht er den Eindruck eines typischen russischen Ghetto-Juden mit typischen Bewegungen seiner Glieder und gleichem Aussehen. In seinen Äußerungen gibt er sich als russischer Monarchist und Freund des Zaren sowie der zaristischen Familie. Er gestand, eine Art Geheimminister der russischen Angelegenheiten in Russland gewesen zu sein. Aaron zeigte sich den weißrussischen Offizieren und ihren Familien gegenüber generös, was ihn nicht hinderte, andere in seine Spielhöllen zu locken und ihnen das Geld abzunehmen. Man bestätigt mir von verschiedenen Seiten, dass Aaron zurzeit von der französischen Geheimregierung in Frankreich stark bekämpft wird, seitdem seine Rolle in der Prinz-Affäre bekannt wurde. Die letzten Nachrichten, russisch-jüdisch, melden soeben Aarons Ankunft in New York. An Sliosbergs Erklärung fällt auf: Erstens, wenn Sliosberg jetzt Szymanowitsch schlecht macht, warum hat er damals in Petersburg mit ihm in Verbindung gestanden? Warum hat er ihn benutzt, ihm geholfen? Zweitens, warum klagt Sliosberg nicht selber? Drittens, warum zeigte er ihn nicht wegen Erpressungsversuchs beim Staatsanwalt an? Viertens, wenn Sliosberg auch für seinen Rassegenossen Moses Ginsburg eine Lanze bricht, so zeigt das nur die enge Verbundenheit des Judentums. Mir wird aufgrund des Artikels der Jüdischen Rundschau soeben aus Pennsylvania das Buch »Hinter den Kulissen des manchurischen Kriegstheaters« von Max T.H. S. Beermann, Berlin, Schwedsche und Sohn 1905 zugesandt, aus dem die Rolle des schnellstens vom ehrenrechtsarmen japanischen Untertan zum reichen kaiserlich-russischen Kommerzienrat emporgestiegenen Juden Ginsburg bei dem Yalu-Schwindelunternehmen hervorgeht. Es ist sehr interessant zu sehen, wie diese Yalu-Gesellschaft unter die Leitung Ginsburgs kommt, wie in eigens für ihn ausgearbeiteten Instruktionen Ginsburg angewiesen wird, unmittelbare Beziehungen zum dortigen russischen Gesandten zu unterhalten, wie alle Warnungen russischer Patrioten, dass das Yalu-Schwindelunternehmen zum Kriege mit Japan führen müsste, in den Wind geschlagen wurden, wie die Millionen in den Taschen Ginsburg verschwanden, wie er durch Mittelsmänner in Petersburg seine Politik durchsetzte und so weiter. Fünftens, Sliosberg glaubt, mit diesem Artikel offensiv jedes weitere Gespräch abgebrochen zu haben. Das ist nicht der Fall, so lange, bis Sliosberg vor einem Gericht gegen Szymanowitsch geklagt hat. Einen unparteiischen Gerichtshof ihm zur Verfügung zu stellen, erklärt sich der Weltdienst bereit.